som tango om mitten, sprach ein Kavalier nach Starrer zu ihm. Ich war schneller und hab sie noch ausgedacht, wenn es zwölf ist, lacht sie mich an. Den Morgen tanze mit mir in das Glück, in deinen Armen zu träumen, ist so schön bei der lichten bei verliebter Musik, ist so schön bei verliebter Musik.